10. August. Verkündung der neuen republikanischen Verfassung. Artikel 1. Das Ziel der Gesellschaft ist das allgemeine Glück. Die Regierung ist eingesetzt, um den Menschen den Genuss seiner natürlichen und unveräußerlichen Rechte zu verbürgen. Artikel 2. Diese Rechte sind Gleichheit, Freiheit, Sicherheit, Eigentum. Erstens Gleichheit, zweitens Freiheit, drittens Sicherheit, letztens Eigentum. Artikel 35. Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, ist für das Volk und jeden Teil des Volkes der Aufstand das heiligste seiner Rechte und die unerlässlichste seiner Pflichten. Die Verfassung wird verkündet, aber nicht in Kraft gesetzt. 22. August, Robespierre, Präsident des Konvents. 23. August, Dekret zur allgemeinen Volksbewaffnung. 24. August, Aktiengesellschaften verboten. 25. August, das rebellische Marseille, von Konventstruppen eingenommen, wird in Stadt ohne Namen umbenannt. Ville sans nom. 29. August, Toulon von Royalisten an die Engländer ausgeliefert. 4. September, das Volk von Paris fordert Brot vor dem Hotel de Ville. 5. September, die Sans-Culottes besetzen den Konvent. Komitee für öffentliche Wohlfahrt und Konvent erklären Schrecken zur Tagesordnung. Der heilsame Schrecken, la terreur. Danton, das Volk soll den Sturz seiner Feinde sehen und spüren, dass der Konvent sich um sein Wohlergehen kümmert. 11. September, Festsetzung der Maximalpreise für Getreide und Mehl. 17. September, Gesetz über die Verdächtigen und Beginn der Schreckensherrschaft. 29. September, allgemeines Maximum für Preise von Waren unbedingten Bedarfscharakters. Frischfleisch, Pökelfleisch, Speck, Butter, Öl, Salzfisch, Wein und Branntwein, Essig und Apfelwein, Bier, Brennholz, Holz und Steinkohle, Kerzen, Brennöl, Salz und Soda, Zucker, Honig, Schreibpapier, Leder, Eisen, Gusseisen, Blei, Stahl, Kupfer, Hanf, Leinen, Wolle, Stoffe und Gewebe, Holzpantinen, Schuhe, Raps, Rübsamen, Seife, Pottasche, Tabak. 2. Oktober. Descartes sterbliche Reste ins Pantheon übergeführt. 5. Oktober. Republikanischer Kalender auf Vorschlag des Mathematikers Romm vom Konvent angenommen. 9. Oktober. Beginn der Zählung nach dem republikanischen Kalender. 18. Vendémiaire des Jahres 2. Der republikanische Kalender beginnt mit einem objektiven, von Natur gegebenen Datum, der Herbsttag- und Nachtgleiche, Beginn des landwirtschaftlichen Jahres. 12 Monate zu je 30 Tagen, aufgeteilt in 3 Dekaden, deren 10. Tag Feiertag ist. Der republikanische Bischof Grégoire zu Romm: Wozu dient dieser neue Kalender? Romm, den Sonntag abzuschaffen. Am Jahresende die zu den 360 hinzukommenden 5 Ausgleichstage genannt Sans-Culottiden. Alle 4 Jahre der eingeschobene Schalttag, die Grande Sans-Culottide. Arras, 10. Oktober 1793. Das heißt 18. Vendémiaire des Jahres 2. Astronomisch-mathematisches Fest zur Einweihung des neuen Kalenders. In einem feierlichen Zug werden von 20.000 Darstellern die Bewegungen des Jahres anschaulich vorgeführt. Eingeteilt in 12 Altersgruppen, von der frühen Jugend bis zum hohen Alter marschieren die Monate vorbei. Vendémiaire, Brumaire, Frimaire. Wein, Nebel, Rauhreif. Nivose, Pluviose, Ventose. Schnee, Regen, Wind. Germinal, Floreal, Präreal. Keim, Blüte, Wiese. Messidor, Thermidor, Fructidor. Ernte, Hitze, Frucht. Eine kleine Gruppe über 80-Jähriger beschließt den Zug als die Sans-Culottiden. Ein würdiger 100-jähriger Greis unter einem Baldachin als Bild der Grande Sans-Culottide. Und gleich hinter ihnen erscheinen wieder die Allerjüngsten, mit denen der Reigen des Jahres neu beginnt. Ein Bataillon Jungfrauen in wehenden weißen Kleidern. Sie tragen den Transparent vor sich her. Sie werden siegen, wir harren ihrer. Abordnungen aller Handwerke, die dem menschlichen Leben dienen, ziehen am Baum der Freiheit vorüber und berühren ihn mit ihren Werkzeugen, um sie zu segnen. Der 100-Jährige hält die Verfassung, die nie in Kraft treten wird, zum Himmel empor. Einen Monat später, am 20. Brumaire, dem 10. November der alten Zählung, findet in der ehemaligen Kirche Notre-Dame de Paris das Fest der Vernunft statt. Im Chor von Notre-Dame erhebt sich auf einem künstlich errichteten Berg der Tempel der Philosophie. Auf einem Felsen brennt das Feuer der Wahrheit. 2 Reihen junger Mädchen in weißen Gewändern, gekrönt mit Kränzen aus Eichenlaub. Die Göttin der Vernunft, eine Juno, weißes Kleid und azurblauer Umhang, tritt aus dem Tempel der Philosophie und nimmt Platz auf einem Thron grüner Blätter. Die jungen Mädchen stimmen eine Hymne an. Musik, Gossec, Text, Chenier. Steige herab, o Freiheit, Tochter der Natur. Die Göttin der Vernunft erhebt sich wieder, schenkt den Versammelten ein sanftes Lächeln, zieht sich zurück in den Tempel der Philosophie. Der Gesang der jungen Mädchen verklingt. Pause. Und? Nichts. Das war das Fest des neuen Kultes der Vernunft. Ein bisschen mager, zeremoniell betrachtet. Das allerdings fanden alle. Es lebe die Republik. 2 Tage später. Vor dem Konvent erscheint eine Abordnung der revolutionären Sektion Gravier mit einem 7-jährigen Waisenkind, das zur Versammlung spricht. Endlich ist das französische Volk reif für die Freiheit, indem es die Despoten stürzte, indem es der Hydra des Aberglaubens und des Fanatismus die Köpfe abschlug. Die Sektion Gravier hat ihre Kirchen schließen lassen, diese Höhlen von schmutzigen Tieren bewohnt, die Zwietracht und Verzweiflung an unseren Herd trugen. Menschenschädel waren ihre Mauern und nur das Blut unserer Väter der Mörtel. Diese Höhlen sind nun zerstört. Wir haben das unermessliche Kirchengerät in die Münze geschafft. Und der Mummenschanz der Priester hat uns gedient, unseren Sans-Culottenmarsch ein wenig lustiger zu machen. Der heilsame Schrecken ist in vollem Gang.